auf deinen Ruf, o Herr, trete ich vor dich allda und suche Heil in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Weil ich so elend bin, willst du mein Alles sein. Dein Blut macht mich aus Verlieste von jedem Flecken rein. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Dein Wort verheißt mir klar, der liebevolles Heil, das Friede, Freude und Zuversicht, sein stets mein Segensteil. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Vollführen willst du ja dein Gnadenwerk in mir, dass ich mit festem Herzen hang, nur ganz allein an dir. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Dein Geist bezeugt es auch, das, was mir gläubig fleht, nach der Verheißung treu und wahr, an uns soll ganz geschehen. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha. Heil dir, o Gottes Sohn, heil dir, du hast vollbracht, heil dir für dein Erlösungsblut, das völlig selig macht. Ich komme jetzt zu dir, o Herr, tritt du mir nah und wasche mich in deinem Blut, das floss auf Golgatha.